weißt du, ABS, Orion und Kreuzelt und Jakob, weißt du, der Robot ist unendlich, endlich, weißt du, MCs aus dem Mond, sie sich verkaufen, hatten wir meist zu, weißt du, ABS, Orion und Kreuzelt und Jakob, weißt du, der Robot ist unendlich, endlich, weißt du, Rapper ohne Rhythmus, ja, sie sich verkaufen, hatten wir meist zu. Wir bringen Heavy Metal Trash Talk, Robots Feines, Kreuzfeld und Jakob on and on, wir sind timeless, was soll dein Mist? Ist kein Geheimnis, dass du einen Schatten hast. Wir kommen dick und ausgereicht, Beats von Roman und Plattenpaps, Bunkerpost, wir finden ABS, Goldhammer Studios. Wir kommen aus unserem Barrios, durch Radios, so Studios, versteck dich, wenn ich mit Vespa und Titus deine Crew kill. Tanzen selbst Disco-Vögel zu den Tracks, wie auf Two Hill. Who will never stop us? Komm zum Blind Date, zum Chillen vor der Tür, wie Crack und Smokey bei Friday. It's my day, und du solltest wissen, dass ich drauf scheiß. Bin nonstop illegal, mit echten Raps und falschem Ausweis. Ich kann meinen Namen oben lesen, schreib mit Gottes Gnaden und Segen. Strophen die Armen und Leben, tödlich wie Arsen. Keine Zeit zum Schlafen, denn wir wollen euch nicht warten lassen. Mein Schatten lässt den Rest verblassen, ja, ihr dürft mich hassen. Ich bring dir Sturm, Regen und Hagel, feg durch Großstadtgassen. Ich komm mit Flows, anstatt Massenware Rap zu machen. Mein Drachenfeuer lodert hell als Licht am Ende des Tunnels. Ich such den Weg zur Wahrheit weiter bis zur letzten Stunde. Ich dreh's, das Ding, zieh's durch, auch wenn's krumm ist. Mein Rap frisst MCs, Weed macht hungrig. Unvergesslich, sowas Dummes, bin unvergesslich. Und vergess mich, stell deinem Reihen ein Bein und seh im Nachhinein ein, wie niederträchtig und unfair es ist. Meine Bodenlosigkeit ist unermesslich. Schwarze Löcher noch in Löcher, mein Geist ist krank. Er hat gerade einen Typen angesteckt, holt mal schnell einen Feuerlöscher, sonst ist er gleich verbrannt. Weißt du, ABS, Orion und Kreuzelt und Jakob, weißt du, der Robot ist unendlich, endlich, weißt du, MCs aus dem Mond, sie sich verkaufen, hatten wir meist zu. Weißt du, ABS, Orion und Kreuzelt und Jakob, yeah, weißt du, der Robot ist unendlich, endlich, weißt du, Rapper ohne Rhythmus, sie sich verkaufen, hatten wir meist zu. So, jetzt ist hier Halbzeit, ich hoffe, ihr schnallt das. Wir hängen zusammen wie ein Schaltkreis, halten den Scheiß auf jeden Fall teil, dass man fühlt, was kalt heißt und tief trinkt. Gib mir so ein Feeling wie so ein Street King, wenn ein Rap-Liebling, weil zwischen Rap und uns halt die Chemie stimmt. Und darum schreibe ich Raps im Zeichen des Haifischs. Achte auf Feinschrift, da ist Zeit, ich druck Buchstaben und Schreibschrift auf dem Merkblatt. Der Scheiß kommt hier wie Herrscher, das was Herrmann ein nicht runterzieht wie Schwerkraft oder am Werktag in der Werkstatt, der das färbt ab. Ich weiß, dass ich nicht versag, ich hol was raus, mach mir selbst hier nicht den Chaos, so wie ein Schlachthaus. Gib auf den Ablauf die Hand drauf, auch wenn ich merke, dass Business ist wie Blutsport. Mit Leichen und Fundort und Schlagwörtern als Rufmord. Kräfte sammeln, Nerven bündeln. Ich seh so viele mit dem Feuerwasser zündeln und sprechen Brandsatz, alle Vögel fliegen hoch. Bin ich am Mikrofon, gibt's in Wand ein Scheitenloch. Wie Tunnelblicke, Blick zur ersten weißen Klippe. Worte in Gips und dicke Lippe. Von Pferdeküssen, oder war's ne geile Sau, besoffen zum Schlachter und 10 Meilen Staub. Von mir ist zur Zeit mehr krank fürs Mike als bei den perversesten Persern für militärischen Lehrgang. Also wer ist dran? Hackmann, One, Flipster, On and On, Shorty und Erjan. Erzähl den Rest der Bewerbern, wo ich herkam oder wer mehr kann. Ich hab sie's nur schreien, das nicht fair lang. Warum man Rhymes nicht vermehrt haben, es kommt aufs Verb an. Du meinst, du rhymes, doch es hört sich verkehrt an. Ich find's sehr arm, doch zeig kein Erbarm. 6 Mann, die das Mike gern haben, umzingeln dich. Warum hast du dich bloß fair fahren? Weißt du, ABS, Orion und Kreuzelt und Jakob, weißt du, der Robot ist unendlich.